Das heißt, was es heißt. Den Zeitungen nach hat der Mörder in unserer Stadt eine besondere Vorliebe für Menschen, die allein stehen im Leben, die ohne Familie sind, ohne Freunde. Er glaubt, eine Mission zu erfüllen. Er sieht es als eine gute Tat an, solche Leute umzubringen. Er will nett zu ihnen sein. Sie drohen mir? Nein, Delia. Ich mache dich nur darauf aufmerksam, dass du ein ideales Opfer bist für den netten Mann. Und an deiner Stelle würde ich, wenn du den Schutz dieses Hauses jetzt verlässt, mich sehr, sehr unauffällig verhalten. Ja, Mr. Morton, ja, ich verspreche es. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich weg, bitte. Verzeihung, das fand ich nicht komisch. Nein? Ja, Sie haben wohl recht. Vor einiger Zeit hätte ich es auch noch nicht komisch gefunden.